Theodor Fontane, L'Adultera, 9. bis 11. Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 9. Kapitel, Löbbekes Kaffeehaus. Vor Löbbekes Kaffeehaus hatte sich innerhalb der letzten 2 Stunden nichts verändert, mit alleiniger Ausnahme der Sperlinge, die jetzt statt auf dem Straßendamm in den verschnittenen Linden saßen und quirillierten. Aber niemand achtete dieser Musik, am allerwenigsten van der Straaten, der eben Melanies Arm in den Elimars gelegt und sich selbst an die Spitze des Zuges gesetzt hatte. »Attention«, rief er und bückte sich, um sich ohne Fährlichkeit durch das niedrige Türjoch hindurchzuzwängen. Und alles folgte seinem Rat und Beispiel. Drinnen waren ein paar absteigende Stufen, weil der Flur um ein erhebliches niedriger lag als die Straße draußen, weshalb denn auch den Eintretenden eine dumpfe Kellerluft entgegenkam, von der es schwer zu sagen war, ob sie durch ihren biersäuerlichen Gehalt mehr gewann oder verlor. In der Mitte des Flurs sah man nach rechts hin eine Nische mit Herd und Rauchfang, einer kleinen Schiffsküche nicht unähnlich, während von links her ein Schanktisch um mehrere Fuß vorsprang. Dahinter ein sogenanntes Schapp, in dem oben Teller und Tassen und unten allerlei ausgebuchtete Likörflaschen standen. Zwischen Tisch und Schapp aber thronte die Herrin dieser Dominien, eine große, starke Blondine von Mitte 30, die man ohne weiteres als eine Schönheit hätte hinnehmen müssen, wenn nicht ihre Augen gewesen wären. Und doch waren es eigentlich schöne Augen, an denen in Wahrheit nichts auszusetzen war, als dass sie sich daran gewöhnt hatten, alle Männer in 2 Klassen zu teilen, in solche, denen sie zuzwinkerte, wir treffen uns noch, und in solche, denen sie spöttisch nachriefen, wir kennen euch besser. Alles aber, was in diese 2 Klassen nicht hineinpasste, war nur Gegenstand für Mitleid und Achselzucken. Es muss leider gesagt werden, dass auch van der Straaten von diesem Achselzucken betroffen wurde, nicht seiner Jahre halber, im Gegenteil, sie wußte Jahre zu schätzen, nein, einzig und allein, weil er von alter Zeit her die Schwäche hatte, sich à tout prix populär machen zu wollen. Und das war der Blondine das Verächtlichste von allem. Am Ausgange des Flurs zeigte sich eine noch niedrigere Hoftür und dahinter kam ein Garten, drin um kümmerliche Bäume herum ein 1 Dutzend grün gestrichene Tische mit schräg angelehnten Stühlen von derselben Farbe standen. Rechts lief eine Kegelbahn, deren vorderstes unsichtbares Stück sehr wahrscheinlich bis an die Straße reichte. Van der Straaten wies ironischen Tons auf alle diese Herrlichkeiten hin, verbreitete sich über die Vorzüge anspruchslos gebliebener Nationalitäten und stieg dann eine kleine Schrägung nieder, die von dem Sommergarten aus auf einen großen, am Spreeufer sich hinziehenden und nach Art eines Treibhauses angelegten Glasbalkon führte. An einer der offenen Stellen desselben rückte die Gesellschaft 2, 3 Tische zusammen und hatte nun einen schmalen, zerbrechlichen Wassersteg und links davon ein fest geankertes, aber schon dem Nachbarhause zugehöriges Floß vor sich, an das die kleinen Spreedampfer anzulegen pflegten. Rubin erhielt ohne weiteres den besten Platz angewiesen, um als Fremder den Blick auf die Stadt frei zu haben, die flussabwärts im rot- und golddurchglühten Dunst eines heißen Sommertages lag. Elimar und Gabler aber waren auf den Wassersteg hinausgetreten. Alles freute sich des Bildes, und van der Straaten sagte, »Sieh, Melanie, die Schlosskuppel, sieht sie nicht aus wie Santa Maria Saluta?« »Salute«, verbesserte Melanie mit Akzentuierung der letzten Silbe. Gut, gut, also salute, wiederholte van der Straaten, indem er jetzt auch seinerseits das E betonte. Meinetwegen, ich prätendiere nicht, der alte Sprachenkardinal zu sein, dessen Namen ich vergessen habe. Salus, salutis, vierte Deklination oder dritte, das genügt mir vollkommen. Und saluta oder salute macht mir keinen Unterschied. Freilich muss ich sagen, so wenig zuverlässig die lieben Italiener in allem sind, so wenig sind sie es auch in ihren Endsilben, mal A, mal E. Aber lassen wir die Sprachstudien und studieren wir lieber die Speisekarte. Und die Speisekarte, die hier natürlich von Mund zu Mund vermittelt wird, eine Tatsache, bei der ich mich jeder blonden Erinnerung entschlage. Nicht wahr, Anastasia? Der Herr Kommerzienrat belieben zu scherzen, antwortete Anastasia pikiert. Ich glaube nicht, dass sich eine Speisekarte von Mund zu Mund vermitteln lässt. Es käme auf einen Versuch an, und ich für meinen Teil wollte mich zur Lösung der Aufgabe verpflichten. Aber erst wenn Luna herauf ist und ihr Antlitz wieder keusch hinter Wolkenschleiern birgt. Bis dahin muss es bleiben und bis dahin sei Friede zwischen uns. Und nun, Arnold, ernenne ich dich in deiner Eigenschaft als Gabler zum Erbküchenmeister und lege vertrauensvoll unser leibliches Wohl in deine Hände. Was ich dankbarst akzeptiere, bemerkte dieser, immer vorausgesetzt, dass du mir, um mir unserem leider abwesenden Freunde Gryczinski zu sprechen, einige Direktiven erteilen willst. Gerne, gerne, sagte van der Straaten. Nun denn, so beginne. Gut, so proponiere ich Aal und Gurkensalat. Zugestanden? Ja, stimmte der Chorus ein. Und danach Hühnchen und neue Kartoffeln. Zugestanden? Ja. Bliebe nur noch die Frage des Getränks. Unter Umständen wichtig genug. Ich hätte der Lösung derselben mit Unterstützung Ems und unseres Wagenkastens vorgreifen können, aber ich verabscheue Landpartien mit mitgeschlepptem Weinkeller. Erstens kränkt man die Leute, bei denen man doch gewissermaßen immer noch zu Gaste geht, und zweitens bleibt man in dem Kreise des Althergebrachten, aus dem man ja gerade heraus will. Wozu macht man Partien? Wozu, frage ich? Nicht, um es besser zu haben, sondern um es anders zu haben, um die Sitten und Gewohnheiten anderer Menschen und nebenher auch die Lokalspenden ihrer Dorf- und Gauschaften kennenzulernen. Und da wir hier nicht im Lande Kanaan weilen, wo Kaleb die große Traube trug, so stimme ich für das landesübliche Produkt dieser Gegenden, für eine kühle Blonde. Kein Geld, kein Schweizer, keine Weiße, kein Stralo. Ich wette, dass selbst Gryczinski nie bessere Richtschnur gegeben hat. Und nun geh, Arnold, und für Anastasia einen Anisette. Kühle Blonde, obwohl unsere Blondine zwischen Tisch und Schapp in diese Kategorie fällt. Elimar hatte mittlerweile dem Schauspiele der untergehenden Sonne zugesehen und auf dem gebrechlichen Wasserstege nach Art eines Turners, der zum Hocksprung ansetzt, seine Knie gebogen und wieder angestrafft, alles mechanisch und gedankenlos. Plötzlich aber, während er noch so hin und her wippte, knackte das Brett und brach, und nur der Geistesgegenwart, mit der er nach einem der Pfähle griff, mochte er es zuschreiben, dass er nicht in das gerade an dieser Dampfschiff-Anlegestelle sehr tiefe Wasser niederstürzte. Die Damen schrien laut auf, und Anastasia zitterte noch, als der durch sich selbst Gerettete mit einem gewissen Siegerlächeln erschien, das unter den sich jagenden Vorwürfen von Tollkühnheit und Gleichgültigkeit gegen die Fühle seiner Mitmenschen eher wuchs als schwand. Ein Zwischenfall wie dieser konnte sich natürlich nicht ereignen, ohne einer Fülle von Kommentaren und Hypothesen begleitet zu werden, in denen die Wörter wenn und was die Hauptrolle spielten und endlos wiederkehrten. Was würde geschehen sein, wenn Elimar den Pfahl nicht rechtzeitig ergriffen hätte? Was, wenn er trotzdem hineingefallen? Endlich was, wenn er nicht zufällig ein guter Schwimmer gewesen wäre? Melanie, die längst ihr Gleichgewicht wieder gewonnen hatte, behauptete, dass van der Straaten unter allen Umständen hätte nachspringen müssen, und zwar erstens als Urheber der Partie, zweitens als resoluter Mann und drittens als Kommerzienrat, von denen allen historischen Aufzeichnungen nach noch keiner ertrunken wäre, selbst bei der Sündflut nicht. Van der Straaten liebte nichts mehr als solche Neckereien seiner Frau, verwahrte sich aber unter Dank für das ihm zugetraute Heldentum gegen alle daraus zu ziehenden Konsequenzen. Er halte weder zu der alten Firma Leander noch zu der neuen des Kapitän Boyton, bekenne sich vielmehr in allem, was Heroismus angehe, ganz zu der Schule seines Freundes Heine, der bei jeder Gelegenheit seiner äußersten Abneigung gegen tragische Manieren einen ehrlichen und unumwundenen Ausdruck gegeben habe. Aber, entgegnete Melanie, tragische Manieren sind doch nun mal gerade das, was wir Frauen von euch verlangen. Aber tragische Manieren, sagte van der Straaten, lustige Manieren verlangt ihr und einen jungen Pfand, der euch beim Zwirnzwickeln die Docke hält und auf ein Fußkissen niederkniet, darauf sonderbarerweise jedes Mal ein kleines Hündchen gestickt ist, mutmaßlich als Symbol der Treue. Und dann seufzt der Adorante, der betende Knabe und macht Augen und versichert euch seiner innigsten Teilnahme, denn ihr müsstet unglücklich sein. Und nun wieder Seufzen und Pause. Freilich, freilich, ihr hättet einen guten Mann. Alle Männer seien gut. Aber enfin, ein Mann müsse nicht bloß gut sein, ein Mann müsse seine Frau verstehen. Darauf komme es an, sonst sei die Ehe niedrig, so niedrig, mehr als niedrig. Und dann seufzt er zum dritten Mal. Und wenn der Zwirn endlich abgewickelt ist, was natürlich so lange wie möglich dauert, so glaubt ihr es auch. Denn jede von euch ist wenigstens für einen indischen Prinzen oder für einen Schah von Persien geboren, allein schon wegen der Teppiche. Melanie hatte während dieser echt van der Straatischen Expektoration ihren Kopf gewiegt und erwiderte schnippisch und mit einem Anfluge von Hochmut, »Ich weiß nicht, Etzel, warum du beständig von Zwirn sprichst. Ich wickle Seide.« Sehr wahrscheinlich, dass es dieser Bemerkung an einer spitzen Replik nicht gefehlt hätte, wenn nicht eben jetzt eine dralle, kurzärmelige Magd erschien und auf Augenblicke hinter Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit geworden wäre. Schon um des virtuosen Puffs und Knalls willen, womit sie, wie zum Debüt, ihr Tischtuch auseinanderschlug. Und sehr bald nach ihr erschienen denn auch die dampfenden Schüsseln und die hohen Weißbierstangen, und selbst der Anisette für Anastasia war nicht vergessen. Aber es waren ihrer mehrere, da sich der lebens- und gesellschaftskluge Gabler der allgemeinen Damenstellung zur Anisette-Frage rechtzeitig erinnert hatte. Und in der Tat, er musste lächeln und van der Straaten mit ihm, als er gleich nach dem Erscheinen des Tabletts auch Riekchen nippen und ihre Eulenaugen immer größer und freundlicher werden sah. Inzwischen war es dämmerig geworden und mit der Dämmerung kam die Kühle. Gabler und Elimar erhoben sich, um aus dem Wagen eine Welt von Decken und Tüchern heranzuschleppen, und Melanie, nachdem sie den schwarz und weiß gestreiften Burnus umgenommen und die Kapuze kokett in die Höhe geschlagen hatte, sah reizender aus als zuvor. Eine der Seidenpuscheln hing ihr in die Stirn und bewegte sich hin und her, wenn sie sprach oder dem Gespräch der andern lebhaft folgte. Und dieses Gespräch, das sich bis dahin medisierend um die Gryczinskis und vor allem auch um den Polizeirat und die neue katilinarische Verschwörung gedreht hatte, fing endlich an, sich näherliegenden und zugleich auch harmloseren Thema das zuzuwenden, beispielsweise wie hell der Wagen am Himmel stünde. Fast so hell wie der große Bär, schaltete Riekchen ein, die nicht fest in der Himmelskunde war. Und nun entsann man sich, dass dies gerade die Sternschnuppennächte wären, auf welche Mitteilung hin van der Straaten nicht nur die fallenden Sterne zu zählen anfing, sondern sich schließlich auch bis zu dem Satze steigerte, dass alles in der Welt eigentlich nur des Fallens wegen da sei, die Sterne, die Engel und nur die Frauen nicht. Melanie zuckte zusammen, aber niemand sah es, am wenigsten van der Straaten, und nachdem noch eine ganze Weile gezählt und gestritten und der Abend inzwischen immer kälter geworden war, einigte man sich dahin, dass es zur Bekämpfung dieser Polarzustände nur ein einziger denkbares Mittel gäbe, eine Glühweinbowle. Van der Straaten selbst machte den Vorschlag und definierte, Glühwein ist diejenige Form des Weines, in der der Wein nichts und das Gewürznägelchen alles bedeutet, auf welche Definition hin es gewagt und die Bestellung gemacht wurde. Und siehe da, nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon, erschien auch die blonde Wirtin in Person, um die Bowle vorsorglich inmitten des Tisches niederzusetzen. Und nun nahm sie den Deckel ab und freute sich unter Lachen all der aufrichtigen, dankbaren Achs, womit ihre Gäste den warmen und erquicklichen Dampf einsogen. Ein reizender, blonder Junge war mit ihr gekommen und hielt sich an der Schürze der Mutter fest. »Iro?« fragte van der Straaten mit verbindlicher Handbewegung. »Na, wen sonst?« antwortete die Blondine nüchtern und suchte mit Rubehn über den Tisch hin ein paar Blicke zu wechseln. Als es aber misslang, ergriff sie die blonden Locken ihres Jungen, spielte damit und sagte, »Komm, Pauleken, die Herrschaften sind lieber alleine.« Elimar sah ihr betroffen nach und rieb sich die Stirn. Endlich rief er, »Gott sei Dank, nun hab ich's, ich wusste doch, ich hatte sie schon gesehen, irgendwo, Triumphzug des Germanicus, Thusnelda, wie sie leibt und lebt.« »Ich kann es nicht finden«, erwiderte van der Straaten, der ein Pilotti-Schwärmer war. »Und es stimmt auch nicht in Verhältnissen und Leibesumfängen, immer vorausgesetzt, dass man von solchen Dingen in Gegenwart unserer Damen sprechen darf. Aber Anastasia wird es verzeihen, und um den Hauptunterschied noch einmal zu betonen, bei Pilotti gibt sich Thumelicus noch als ein Werdender, während wir ihn hier bereits an der Schürze seiner Mutter hatten, an der weißesten Schürze, die mir je vorgekommen ist. Aber sei weiß wie Schnee und weißer noch. Ach, die Verleumdung trifft dich doch.« Diese zwei Reimzeilen waren in einer absichtlich spöttischen Singsang-Manier von ihm gesprochen worden, und Rubehn, dem es mißfiel, wandte sich ab und blickte nach links hin auf den von Lichtern überblitzten Strom. Melanie sah es, und das Blut schoss ihr zu Kopf wie nie zuvor. Ihres Gatten Art und Redeweise hatte sie durch all die Jahre hin viel hunderte von Malen in Verlegenheit gebracht, auch wohl in bittere Verlegenheiten, aber dabei war es geblieben. Heute zum ersten Mal schämte sie sich seiner. Van der Straaten indes bemerkte nichts von dieser Verstimmung und klammerte sich nur immer fester an seinen Thusnelda-Stoff, in der an und für sich ganz richtigen Erkenntnis, etwas Besseres für seine Spezialansprüche nicht finden zu können. »Ich frage jeden, ob dies eine Thusnelda ist. höher hinauf, meine Freunde, Göttin Aphrodite, die Venus dieser Gegenden, Venus Spreavensis, frisch aus demselben Wasser gestiegen, das uns eben erst unseren teuren Elimar zu rauben trachtete, und das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Aus der Spree gestiegen, sag ich. Aber so mich nicht alles täuscht, haben wir hier mehr, meine Freunde. Wir haben hier, wenn ich richtig beobachtet, oder sagen wir, wenn ich richtig geahnt habe, eine Vermählung von Modernem und Antikem, Venus Spreavensis und Venus Kallipygos. Ein gewagtes Wort, ich räume es ein. Aber in Griechisch und Musik darf man alles sagen. Nicht wahr, Anastasia? Nicht wahr, Elimar? Außerdem entsinne ich mich zu meiner Rechtfertigung eines wundervollen Kallipygos-Epigramms. Nein, nicht Epigramms. Wie heißt etwas Zweizeiliges, was sich nicht reimt? Distichon. Ah, richtig. Also ich entsinne mich eines Distichons. Bah, da habe ich es vergessen. Melanie, wie war es doch? Du sagtest es damals so gut und lachtest so herzlich. Und nun hast du es auch vergessen. Oder willst du es bloß vergessen haben? Ich bitte dich, ich hasse das. Besinne dich. Es war etwas von Pfirsichpflaum, und ich sagte noch, man fühl ihn ordentlich. Und du fandest es auch und stimmtest mit ein. Aber die Gläser sind ja leer. Und ich denke, wir lassen sie leer, sagte Melanie scharf und wechselte die Farbe, während sie mechanisch ihren Sonnenschirm auf- und zumachte. Ich denke, wir lassen sie leer, es ist ohnehin Glühwein, und wenn wir noch hinüber wollen, so wird es Zeit sein, hohe Zeit, und sie betonte das Wort. Ich bin es zufrieden, entgegnete van der Straaten, aber in einem Tone, der nur allzu deutlich erkennen ließ, dass eine gute Stimmung in ihr Gegenteil umzuschlagen begann. Ich bin es zufrieden und bedauere nur, allem Anscheine nach wieder einmal Anstoß gegeben und das adlige Haus de Caparoux in seinen höheren Aspirationen verschnupft zu haben. Es ist immer das alte Lied, das ich nicht gerne höre. Wenn ich es aber hören will, so lade ich mir meinen Schwager Major zu Tische. Der ist erster Kammerherr am Throne des Anstands und der Langenweile. Heute fehlt er hier, und ich hätte gern darauf verzichtet, ihn durch seine Frau Schwägerin ersetzt zu sehen. Ich hasse Prüderien und jene Prätensionen höherer Sittlichkeit, hinter denen nichts steckt. Im günstigsten Falle nichts steckt. Ich darf das sagen, und jedenfalls will ich es sagen, und was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Es antwortete niemand. Ein schwacher Versuch, Gablers wieder einzulenken, misslang, und in ziemlich geschäftsmäßigem, wenn auch freilich wieder ruhiger gewordenem Tone wurden alle noch nötigen Verabredungen zur Überfahrt nach Treptow in zwei kleinen Booten getroffen. Ihm aber sollte, mit Benutzung der nächsten Brücke, die Herrschaften am anderen Ufer erwarten. Alles stimmte zu, mit Ausnahme von Fräulein Riekchen, die verlegen erklärte, dass Bootschaukeln von klein auf ihr Tod gewesen sei, worauf sich van der Straaten in einem Anfalle von Ritterlichkeit erbot, mit ihr in der Glaslaube zurückzubleiben und das Anliegen des nächsten, vom Eierhäuschen her erwarteten Dampfschiffes abpassen zu wollen. 10. Kapitel Wohin treiben wir? Es währte nicht lange, so steuerten von einer dunklen, etwas weiter flussaufwärts gelegenen Uferstelle her zwei Jollen auf das Floß zu, jede mit einer Stocklaterne vorn an Bord. In der kleineren saß derselbe Junge, der schon am Nachmittage die Reifen auf die Kirchhofswiese hinausgetragen hatte, während die größere Jolle leer und bloß angekettet im Fahrwasser der andern nachschwamm. Es gab einen hübschen Anblick. und kaum, daß die beiden Fahrzeuge lagen, so stiegen auch vom Floß aus die schon ungeduldig Wartenden ein, Rubehn und Melanie in das kleinere, die beiden Maler und Anastasia in das größere Boot, eine Verteilung, die sich wie so von selber machte, weil Elimar und Gabler gute Kahnfahrer waren und jeder anderweitigen Führung entbehren konnten. Sie nahmen denn auch die Tät und der Junge mit der kleineren Jolle folgte. Van der Straaten sah ihnen eine Weile nach und sagte zu dem Fräulein, »Es ist mir ganz lieb, Riekchen, dass wir zurückgeblieben sind und auf das Dampfschiff warten müssen. Ich habe Sie schon immer fragen wollen, wie gefällt Ihnen unser neuer Hausgenosse? Sie sprechen nicht viel, und wer nicht viel spricht, der beobachtet gut. Oh, er gefällt mir.« »Und mir gefällt es, Riekchen, dass er Ihnen gefällt. Nur das O beklag ich, denn es hebt ein gut Teil Lob wieder auf, und O, er gefällt mir, ist eigentlich nicht viel besser als O, er gefällt mir nicht. Sie sehen, ich lasse Sie nicht wieder los, also nur immer tapfer mit der Sprache heraus. Warum O? Woran liegt es? Wo fehlt es? Misstrauen Sie seinen Dragonerlieutenants Allüren? Ist er Ihnen zu kavaliermäßig oder zu wenig? Ist er Ihnen zu laut oder zu still? Zu bescheiden oder zu stolz? Zu warm oder zu kalt? Damit möchten Sie's getroffen haben. Womit? Mit dem zu kalt. Ja, er ist mir zu kalt. Als ich ihn das erste Mal sah, hatte ich einen guten Eindruck, obgleich nicht voll so gut wie Anastasia. Natürlich nicht. Anastasia singt und ist exzentrisch und will einen Mann haben, wie jede. »Ich auch?« lachte die Kleine. »Wer weiß, Riekchen?« »Also, das Erste war, er gefiel mir. Es war in der Veranda, gleich nach dem zweiten Frühstück. Wir hatten eben die blauen Milchsatten zurückgeschoben, und es ist mir, als wäre es gestern gewesen. Da kam der alte Teichgräber und brachte seine Karte, und dann kam er selbst. Nun, er hat etwas Distinguiertes, und man sieht auf den ersten Blick, dass er die kleine Not des Lebens nicht kennengelernt hat. Und das ist immer hübsch, und das Hübsche davon soll ihm unbenommen sein. Aber er hat auch etwas Reserviertes, und wenn ich sage etwas Reserviertes, so habe ich noch sehr wenig gesagt. Denn Reserviertsein ist gut und schicklich, er übertreibt es aber. Anfangs glaubte ich, es sei die kleine gesellschaftliche Scheu, die jeden ziert, auch den Mann von Welt, und er werde es ablegen. Aber bald konnte ich sehen, dass es nicht Scheu war. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist Selbstbewusstsein. Er hat etwas amerikanisch Sicheres, und so sicher er ist, so kalt ist er auch. Ja, Riekchen, er war zu lange drüben. Und drüben ist nicht der Platz, um Bescheidenheit und warme Gefühle zu lernen. Sie sind auch nicht zu lernen, aber man kann sie leider verlernen. Verlernen, lachte Van der Straaten. Ich bitte Sie, Riekchen, er ist ja ein Frankfurter. Während dieses Gespräch in dem Glasbalkon geführt wurde, steuerten die beiden Boote der Mitte des Stromes zu. Auf dem größeren war Scherz und Lachen, auf dem kleineren, das folgte, schwieg alles. Und Melanie beugte sich über den Rand und ließ das Wasser durch die Finger plätschern. »Ist es immer nur das Wasser, dem Sie die Hand reichen, Freundin?« »Es kühlt, und ich habe es so heiß.« »So legen Sie den Burnus ab.« Und er erhob sich, um ihr behilflich zu sein. »Nein«, sagte sie heftig abwehrend, »mich friert«, und er sah nun, dass sie wirklich fröstelnd zusammenzuckte. Und wieder fuhren sie schweigend dem anderen Boote nach und horchten auf die Lieder, die von dorther herüberklangen. Erst war es »Long, long ago«, und immer wenn der Refrain kam, summte Melanie die Zeile mit. Und nun lachten sie drüben, und neue Lieder wurden intoniert und ebenso rasch wieder verworfen, bis man sich endlich über eines geeinigt zu haben schien. O sähe ich auf der Heide dort. Und wirklich, sie hielten aus und sangen alle Strophen durch. Aber Melanie sang nicht leise mehr mit, um nicht durch ein Zittern ihrer Stimme ihre Bewegung zu verraten. Und nun waren sie mitten auf dem Strom, außer Hörweite von den Vorauffahrenden, und der Junge, der sie beide fuhr, zog mit einem Ruck die Ruder ein und legte sich bequem ins Boot nieder und ließ es treiben. Er sieht auch zu den Sternen auf. »Und zählt, wie viele fallen«, lachte Melanie bitter. »Aber Sie dürfen mich nicht so verwundert ansehen, lieber Freund, als ob ich etwas Besonderes gesagt hätte. Das ist ja, wie Sie wissen, oder wenigstens seit heute wissen müssen, der Ton unseres Hauses. Ein bisschen spitz, ein bisschen zweideutig und immer unpassend. Ich befleißige mich der Ausdrucksweise meines Mannes, aber freilich, ich bleibe hinter ihm zurück. Er ist eben unerreichbar und weiß so wundervoll alles zu treffen, was kränkt und bloßstellt und beschämt. Sie dürfen sich nicht verbittern. Ich verbittere mich nicht, aber ich bin verbittert. Und weil ich es bin und es los sein möchte, deshalb spreche ich so. Van der Straaten ist anders als andere, aber er liebt sie, glaube ich, und er ist gut. Und er ist gut, wiederholte Melanie heftig und in beinahe krampfhafter Heiterkeit. Alle Männer sind gut. Und nun fehlt nur noch der Zwirnwickel und das Fußkissen mit dem Symbol der Treue darauf. So haben wir alles wieder beisammen. O Freund, wie konnten Sie nur das sagen, um ihn zu rechtfertigen und so ganz in seinen Ton zu verfallen? Ich würde durch jeden Ton Anstoß gegeben haben. Vielleicht, oder sagen wir lieber gewiss, denn es war zu viel, dieser ewige Hinweis auf Dinge, die nur unter vier Augen gehören, und das kaum. Aber er kennt kein Geheimnis, weil ihm nichts des Geheimnisses wert dünkt, weil ihm nichts heilig ist, und wer anders denkt, ist scheinheilig oder lächerlich. Und das vor ihnen. Er nahm ihre Hand und fühlte, dass sie fieberte. Die Sterne aber funkelten und spiegelten sich und tanzten um sie her, und das Boot schaukelte leis und trieb im Strom, und in Melanies Herzen erklang es immer lauter, »Wohin treiben wir?« Und sieh, es war, als ob der Bootsjunge von derselben Frage beunruhigt worden wäre, denn er sprang plötzlich auf und sah sich um, und wahrnehmend, dass sie weit über die rechte Stelle hinaus waren, griff er jetzt mit beiden Rudern ein und warf die Jolle nach links herum, um so schnell wie möglich aus der Strömung heraus und dem anderen Ufer wieder näher zu kommen. Und sieh, es gelang ihm auch, und ehe 5 Minuten um waren, erkannte man die von zahllosen Lichtern erhellten Baumgruppen des Treptower Parks, und Rubehn und Melanie hörten Anastasias Lachen auf dem vorauffahrenden Boot. Und nun schwieg das Lachen, und das Singen begann wieder, aber es war ein anderes Lied, und über das Wasser hin klang es, Rottraut, schön Rottraut, erst laut und jubelnd, bis es schwermütig in die Worte verklang, Schweig stille, mein Herze. Schweig stille, mein Herze, wiederholte Rubehn und sagte leise, soll es? Melanie antwortete nicht, das Boot aber lief ans Ufer, an dem Elimar und Arnold schon in aller Dienstbeflissenheit warteten, und gleich darauf kam auch das Dampfschiff, und Riekchen und Van der Straaten stiegen aus, er heiter und gesprächig. Und er nahm Melanies Arm und schien die Szene, die den Abend gestört hatte, vollkommen vergessen zu haben. 11. Kapitel: Zum Minister. Wohin treiben wir? Hatte es in Melanies Herzen gefragt, und die Frage war ihr unvergessen geblieben. Aber der fieberhaften Erregung jener Stunde hatte sie sich entschlagen, und in den Tagen, die folgten, war die Herrschaft über sich selbst zurückgekehrt. Und diese Herrschaft blieb ihr auch, und sie zuckte nur einen Augenblick zusammen, als sie nach Ablauf einer Woche Rubehn am Gitter draußen halten und gleich darauf auf die Veranda zukommen sah. Sie ging ihm wie gewöhnlich einen Schritt entgegen und sagte, wie ich mich freue, sie wiederzusehen. Sonst sahen wir sie jeden dritten Tag, und sie haben diesmal eine Woche vergehen lassen, fast eine Woche. Aber die Strafe folgt ihnen auf dem Fuße. Sie treffen nur Anastasia und mich und Riekchen, das sie ja zu schätzen wissen, wenn auch freilich nicht genug, hat uns auf einen ganzen Monat verlassen und erzieht sieben kleine Vettern auf dem Lande, lauter Jungen und lauter Sawatzkis, und in ihren übermütigsten Stunden auch mutmaßlich lauter Sattler von der Hölle. Sagen wir lieber gewiss, und dazu Riekchen als Präzeptor und Regente, muss das eine Zügelführung sein. Oh, sie verkennen sie, sie weiß sich in Respekt zu setzen. Und doch möchte ich die Verzweiflung des Gärtners über zertretene Rabatten und die des Försters über angerichteten Wildschaden nicht mit Augen sehen, denn ein kleiner Junker schießt alles, was kreucht und fleucht, und nun gar sieben. Aber ich vergesse, mich meines Auftrags zu entledigen. Van der Straaten, ihr Herr Gemahl, bittet, ihn zum Tische nicht erwarten zu wollen. Er ist zum Minister befohlen. Und zwar in Sachen einer Enquete, freilich erst morgen, aber heute hat er das Vorspiel, das Diner. Sie wissen, meine gnädigste Frau, es gibt jetzt nur noch Enqueten. Es gibt nur noch Enqueten, aber es gibt keine gnädigste Frau mehr, wenigstens nicht hier und am wenigsten zwischen uns. Eine gnädigste bin ich überhaupt nur bei Gryczinskis. Ich bin ihre gute Freundin und weiter nichts, nicht wahr? Und sie gab ihm ihre Hand, die er nahm und küsste. Und ich will nicht, fuhr sie fort, dass wir diese sechs Tage nur gelebt haben, um unsere Freundschaft um ebenso viele Wochen zurückzudatieren. Also nichts mehr von einer gnädigsten Frau. Und dabei zwang sie sich, ihn anzusehen. Aber ihr Herz schlug. Und ihre Stimme zitterte bei der Erinnerung an den Abend, der nur zu deutlich vor ihrer Seele stand. »Ja, lieber Freund«, nahm sie nach einer kurzen Pause wieder das Wort, »ich muss das zwischen uns klar machen. Und da wir einmal beim Klarmachen sind, so muss auch noch ein anderes heraus, auch etwas Persönliches und Diffiziles. Ich muss ihnen nämlich endlich einen Namen geben.« Denn sie haben eigentlich keinen Namen oder wenigstens keinen, der zu brauchen wäre. Ich dächte doch, sagte Rubehn mit einem leisen Anfluge von Verlegenheit und Missstimmung. Ich dächte doch, wiederholte Melanie und lachte, dass doch auch die Klugen und Klügsten auf diesen Punkt hin immer empfindlich sind. Aber ich bitte Sie, sich aller Empfindlichkeit entschlagen zu wollen. Sie sollen selbst entscheiden. Beantworten Sie mir auf Pflicht und Gewissen die Frage, ob Ebenezer ein Name ist. Ich meine ein Name fürs Haus, fürs Geplauder, für die Causerie, die doch nun einmal unser Bestes ist. Ebenezer, oh, Sie dürfen nicht so bös aussehen. Ebenezer ist ein Name für einen hohen Priester oder für einen, der's werden will, und ich sehe ihn ordentlich, wie er das Opfermesser schwingt. Aber sehen Sie, davor schaudert mir. Ebenezer ist au fond nicht besser als Aaron, und es ist auch nichts daraus zu machen. Aus Ezechiel habe ich mir einen Etzel glücklich kondensiert. Aber Ebenezer? Anastasia weidete sich an Rubens Verlegenheit und sagte dann, ich wüsste schon eine Hilfe. Oh, die weiß ich auch, und ich könnte sogar alles in einen allgemeinen und fast nach Grammatik klingenden Satz bringen, und dieser Satz würde sein: Um- und Rückformung des abstrusen Familiennamens Rubehn in den alten, mir immer lieb gewesenen Vornamen Ruben. Und das wollte ich auch sagen, eiferte Anastasia, aber ich habe es gesagt. Und in diesem Prioritätsstreite scherzte sich Melanie mehr und mehr in den Ton alter Unbefangenheit hinein und fuhr endlich gegen Rubehn gewendet fort: Und wissen Sie, lieber Freund, dass mir diese Namensgebung wirklich etwas bedeutet? Ruben, um es zu wiederholen, war mir von jeher der sympathischste von den Zwölfen. Er hatte das Hochherzige, das sich immer bei dem Ältesten findet, einfach weil er der Älteste ist. Denken Sie nach, ob ich nicht recht habe. Die natürliche Herrscherstellung des Erstgeborenen sichert ihn vor Mesquinerie und Intrige. Jeder Erstgeborene wird Ihnen für diese Verherrlichung dankbar sein müssen, und jeder Ruben erst recht. Und doch gestehe ich Ihnen offen, ich hätte unter den Zwölfen eine andere Wahl getroffen. Aber gewiss keine bessere, und ich hoffe, es Ihnen beweisen zu können. Über die sechs Halblegitimen ist weiter kein Wort zu verlieren. Sie nicken, sind also einverstanden. Und so nehmen wir denn als erstes Betrachtungsobjekt die Nestküken der Familie, die Muttersöhnchen. Es wird so viel von ihnen gemacht, aber sie werden mir zustimmen, dass die spätere ägyptische Exzellenz nicht so ganz ohne Not in die Zisterne gesteckt worden ist. Er war einfach ein Enfant terrible und nun gar der Jüngste, verwöhnt und verzogen. Ich habe selbst ein Jüngstes und weiß etwas davon zu sagen. Und so bleiben uns denn wirklich nur die vier alten Grognards von der Lea her. Wohl, sie haben alle vier ihre Meriten, aber doch ist ein Unterschied. In dem Levi spuckt schon der Levit und in dem Juda das Königtum. Ein Stückchen Illoyalität, das sie mir als freier Schweizerin zugutehalten müssen. Und so sehen wir uns denn vor den Rest gestellt, vor die beiden Letzten, die natürlich die beiden Ersten sind. Eh bien, ich will nicht mäkeln und feilschen, und will dem Simeon lassen, was ihm zukommt. Er war ein Charakter, und als ein solcher wollte er dem Jungen ans Leben. Charaktere sind nie für halbe Maßregeln. Und da trat Ruben dazwischen, mein Ruben, und rettete den Jungen, weil er des alten Vaters gedachte. Denn er war gefühlvoll und mitleidig und hochherzig. Und was Schwäche war, darüber sag ich nichts. Er hatte die Fehler seiner Tugenden, wie wir alle. Das war es und weiter nichts. Und deshalb Ruben und immer wieder Ruben und kein Appell und Refus. Anastasia, brich einen Tauf- und Krönungszweig ab, da von der Esche drüben. Wir können sie dann die Rubenesche nennen. Und dieses scherzhafte Geplauder würde sich mutmaßlich noch fortgesetzt haben, wenn nicht in eben diesem Augenblicke der wohlbekannte zweirädrige Jig sichtbar geworden wäre, von dessen turmhohem Sitz herab van der Straaten über das Gitterweg mit der Peitsche salutierte. Und nun hielt das Gefährt, und der Enquetenkommerzienrat erschien in der Veranda, strahlend von Glück und freudiger Erregung. Er küßte Melanie die Stirn und versicherte einmal über das andere, dass er sich nicht habe versagen wollen, die freie halbe Stunde bis zum ministeriellen Diner au sein de sa famille zu verbringen. Und nun nahm er Platz und rief in das Haus hinein: »Lydi, Lydi, rasch, antreten, immer flink, und heet auch, das Stiefkind, die Kleine, die vernachlässigt wird, weil sie mir ähnlich sieht. Und von der ich eben erzählt habe, dass sie grenzenlos verwöhnt würde.« Die Kinder waren inzwischen erschienen, und der glückliche Vater nahm ein elegantes Tütchen mit papierenem Spitzenbesatz aus der Tasche und hielt es Lydia hin. Diese nahm's und gab es an die Kleine weiter. »Da, Het. Magst du nicht? Fragte van der Straaten. Sieh doch nach, es sind Pralines und noch dazu von Zarotti. Aber Lydia sah mit einem Streifblick zu Rubehn hinüber und sagte, Töten sind für Kinder, ich mag nicht. Alles lachte, selbst Rubehn, trotzdem er wohl fühlte, dass er der Grund dieser Ablehnung war. Van der Straaten indessen nahm die kleine Heth auf den Schoß und sagte, du bist deines Vaters Kind, ohne Faxen und Haberei. Lydia spielt schon die De Caparou. Lass sie, sagte Melanie. Ich werde sie lassen müssen. Und sonderbar zu sagen, ich hasse die Vornehmheitsallüren eigentlich nur für mich selbst. In meiner Familie sind sie mir ganz recht, wenigstens gelegentlich. Abgesehen davon, dass ich auch für meine Person allerhand Wandlungen vorbereiten. Denn in meiner Eigenschaft als Mitglied einer Enquetenkommission habe ich die Verpflichtung höherer gesellschaftlicher Formen übernommen und geht das so weiter, Melanie? So hältst du zwischen heute und 6 Wochen einen halben Oberzeremonienmeister in deinen Händen. In den 6 Wochenschaften hat ja von Uranfang an etwas mysteriös Bedeutungsvolles geschlummert. Eine Wendung, lieber van der Straaten, die mir vorläufig nur wieder zeigt, wie weit ab du noch von deiner neuen Charge bist. Allerdings, allerdings, lachte van der Straaten, gut Ding will Weile haben und Rom wurde nicht in einem Tage erbaut. Und nun sage mir, denn ich habe nur noch 10 Minuten, wie du diesen Nachmittag zu verbringen und unseren Freund Rubehn zu divertieren gedenkst. Verzeih die Frage, aber ich kenne deine mitunter ängstliche Gleichgültigkeit gegen Tisch- und Tafelfreuden und berechne mir in der Eile, dass deine Bohnen- und Hammelkoteletts, auch wenn die Bohnen ziepsig und die Koteletts zäh sind, nicht gut über eine halbe Stunde hinaus ausgedehnt werden können, auch nicht unter Heranziehung eines Desserts von Erdbeeren und Stiltenkäse. Und so sorge ich denn um euch, und zwar umso mehr, als ihr nicht die geringste Chance habt, mich vor 9 Uhr wieder hier zu sehen. Ängstige dich nicht, entgegnete Melanie. Es ist keine Frage, dass wir dich schmerzlich entbehren werden. Du wirst uns fehlen, du musst uns fehlen, denn wer könnt uns, um nur eines zu nennen, den Hochflug deiner bilderreichen Einbildungskraft ersetzen? Kaum, dass wir ihr zu folgen verstehen. Und doch verbürge ich mich für die Unterbringung dieser armen, verlorenen Stunden, die dir so viel Sorge machen. Und du sollst sogar das Programm wissen. Da wäre ich neugierig. Erst singen wir Tristan. Nein. Und Anastasia begleitet, und dann haben wir unser Diner oder doch das, was dafür aufkommen muss. Es wird sich schon machen, denn immer, wenn du nicht da bist, suchen wir uns durch einen besseren Tisch und ein paar eingeschobene süße Speisen zu trösten. Glaub's, glaub's. Und dann? Dann habe ich vor, unseren lieben Freund, den ich dir übrigens nach einem allerjüngsten Übereinkommen als Rubehn mit dem gestrichenen Haar, also schlechtweg als unseren Freund Ruben vorstelle, mit den Schätzen und Schönheiten unserer Villa bekannt zu machen. Er ist eine Legion von Malen, wenn auch immer noch nicht oft genug, unser lieber Gast gewesen und kennt trotz allem nichts von dieser ganzen Herrlichkeit als unser Ess- und Musikzimmer, und hier draußen die Veranda mit dem kreischenden Pfau, der ihm natürlich ein Greuel ist. Aber er soll heute noch in seinem halb frei reichsstädtischen und halb überseeischen Hochmute gedemütigt werden. Ich habe vor, mit einem Obstgarten zu beginnen und dem Obstgarten das Palmenhaus und dem Palmenhause das Aquarium folgen zu lassen. Ein gutes Programm, das mich nur hinsichtlich seiner letzten Nummer etwas erschreckt oder wenigstens zur Vorsicht mahnen lässt. Sie müssen nämlich wissen, Rubehn, was wir letzten Sommer in dieser erbärmlichen Glaskastensammlung, die den stolzen Namen Aquarium führt, schaudernd selbst erlebt haben. Nicht mehr und nicht weniger als einen Ausbruch, Eruption. Und ich höre noch Anastasias Aufschrei und werden hören bis ans Ende meiner Tage. Denken Sie sich, eine der großen Glasscheiben platzt, Ursache unbekannt, wahrscheinlich aber, weil Gryczinski seinem Füsiliersäbel eine falsche Direktive gegeben. Und siehe da, ehe wir drei zählen können, steht unser ganzer Aquariumflur nicht nur handhoch unter Wasser, sondern auch alle Schrecken der Tiefe zappeln um uns her, und ein großer Hecht umschnopert Melanis Fußteile mit allersichtlichster Vernachlässigung Tante Riekchens, offenbar also ein Kenner. Und in einem Anfalle wahnsinniger Eifersucht habe ich ihn schlachten lassen und seine Leber höchst eigenhändig verzehrt. Anastasia bestätigte die Zutreffendheit der Schilderung, und selbst Melanie, die seit längerer Zeit ähnlichen Exkursen ihres Gatten mit nur zu sichtlichem Widerstreben folgte, nahm heute wieder an der allgemeinen Heiterkeit teil. Sie hatte sich schon vorher in den mit Ruben gespürten Gespräche derartig heraufgeschraubt, dass sie wie geistig trunken und beinahe gleichgültig gegen Erwägungen und Rücksichten war, die sie noch ganz vor kurzem gequält hatten. Sie sah wieder alles von der lachenden Seite, selbst das Gewagteste, und fasste, ohne sich Rechenschaft davon zu geben, den Entschluss, mit der ganzen nervösen Feinfühligkeit dieser letzten Wochen ein für allemal zu brechen und wieder keck und unbefangen in die Welt hineinleben zu wollen. Van der Straaten aber, überglücklich mit seinem Aquariumshecht einen guten Abgang gefunden zu haben, griff nach Hut und Handschuh und versprach, auf Eile dringen zu wollen, soweit sich einem Minister gegenüber überhaupt auf irgendetwas dringen lasse. Das waren seine letzten Worte, gleich darauf hörte man das Knirschen der Räder und empfing von außen her über das Parkgitter hin einen absichtlich übertriebenen Feierlichkeitsgruß, in dem sich die ganze Bedeutung eines Mannes ausdrücken sollte, der zum Minister fährt und dazu noch zum Finanzminister, der eigentlich immer ein Doppelminister ist. Ende des 11. Kapitels.